du, ich hab noch nichts vergessen, nichts vertan. Lass die Bilder wieder laufen, schieb sie an. Ein Schatten ohne Sonne, ein Segel ohne Wind. Ich weiß, wir könnten sein, ich weiß, wir sind. Komm nie wieder, kalter Morgen, trüber Tag. Sag irgendetwas, auch eine Lüge, wenn ich dich frag. Spiel ein schönes Lied von Mary, doch meine Diamonds sind aus Stahl. Ich weiß, dass du bist, wir könnten sein. Du, ich kenn noch deinen Namen, dein Gesicht. Regenbogen auf der Haut, im fahlen Licht. Warme Hände, weiche Federn. Alles andere, was jetzt ist, will und weiß ich nicht. Ein Spiegel voll Gold, Lippenstift. Altamor schießt den Pfeil, der Bogen trifft. Es treibt ein einsamen Boot, komm ich helfen. Ich weiß, wir könnten sein. Ich weiß, wir könnten sein.